Wir sind sicher, dass die Eroberung Amerikas, seine Entdeckung durch Kolumbus, eine große vorbereitete jüdische Operation war, mit Blick auf ein festgesetztes Ziel von Anfang an, die jedoch schon sehr viel früher geplant war. Als ich mich in Wien befand, hatte dieses unheilvolle jüdische Großmaul Simon Wiesenthal ein Buch über Amerika veröffentlicht, das er zum jüdischen Land von alters her erklärte. Kürzlich erschien in Spanien ein weiteres interessantes Buch, Südamerika, das neue Jerusalem, von Edmundo Weismann. Die Expedition von Kolumbus ist der Höhepunkt einer in den geheimsten Kreisen des Judentums kursierenden Unruhe. Die Geschichte der Erde ist uns heute nicht bekannt. Es ist uns nicht gegeben, genau zu wissen, was nach den größten geologischen und planetarischen Katastrophen geschehen ist. Wo erfüllen sich die alten Traditionen, die Mythen, die Legenden? Auf welchen Kontinenten? Und der Exodus? Wem kommt der Exodus in Wahrheit zu? Doch sicher nicht dem jüdischen Volk. Wie so vieles haben sie sich auch diesen angeeignet. Wir sahen bereits, dass Professor Wirth uns von der Wüste Gobi sprach. Aber einer der außerordentlichen spanischen Eroberer, wenn nicht der außergewöhnlichste von allen, Pedro Sarmiento de Gamboa, der Kolonisator der Magellanes-Meerenge, der Gründer der Stadt des König Philipps, die später Hafen des Hungers genannt wurde, behauptet in seinem Buch »Geschichte der Inkas«, dass die Insel Atlantis mit Amerika verbunden war, wenn Amerika nicht gar ein Teil von ihr war. Und dort erkennt er auch die Juden. Die Juden beunruhigte vor allem das mysteriöse Verschwinden der Templer, deren Schatz und ihre nie gefundenen Dokumente weder vom Papst noch vom König von Frankreich. Ihre obersten Führer verschwanden, ohne Spuren zu hinterlassen, mit der im Hafen von La Rochelle vor Anker liegenden Flotte. Viele Templer flüchteten nach Portugal, zum Orden Christi übertretend. Die portugiesische Flagge wird zur Templerflagge und das Imperium dieser kleinen Nation wird auf den kosmografischen Kenntnissen gegründet, die ihr von den Angehörigen des aufgelösten Ordens übergeben worden waren. Die geheimen Führer der Templer, ihr Vermögen, ihre Geheimnisse sind nach Amerika gebracht worden, ein Kontinent, den sie kannten und mit welchem sie eine regelmäßige Verbindung unterhielten. Von dort erhielten sie das Silber, womit sie die großen Bauten der Kathedralen sowie die Baumeisterinnungen finanzierten. Sie haben darüber strikteste Verschwiegenheit bewahrt und im Augenblick der Niederlage und der Verfolgung sind ihre unbekannten Ordensmeister mit dem Schatz abgereist in Richtung dieser weit entfernten Welt. So erzählt uns die Legende, dass Parzival auf einem Schiff mit dem Banner der Templer mit dem Gral an Bord in Richtung dieses fernen Landes im Westen aufbrach, von wo er nie zurückgekehrt ist. Irgendwo hatten die Templer die hyperboreische, westgotische, wikingische Tradition dieser von den weißen Göttern entfernten Welt der Vorfahren aufgegriffen, mitsamt dem Weg, der zu ihr hinführte. So konnten sie die Verbindungen zur Wikinger-Zivilisation von Tiahuanaco und dem Reich von Quetzalcoatl herstellen. Das wird stark auf ihnen gelastet und zu einem wesentlichen Wechsel in ihrer unsichtbaren Spitze geführt haben, der sie am Ende ihres äußerlichen Weges zu einem Bruch mit den christlichen und jüdischen Ursprüngen der Zisterzienser und Benediktinerorden, letzterer von dem Sohn der Druiden, St. Bernhard, gegründet, führte. In Wahrheit ist dieser Bruch sehr viel früher eingeleitet worden, beinahe zu Anfang der Zeit, als die Trennung des Tempels von der in Jerusalem gegründeten mysteriösen, verschwörerischen Organisation, das Priorat von Zion, das bis in unsere Tage tätig ist, erfolgte. Der Templerorden, auch wegen seiner Verbindungen zu den Ismaeliten und den persischen Kriegern des Alten vom Berge, driftete mehr und mehr zum Gnostizismus ab und geriet in Gewissenskonflikte mit dem unheilvollen Demiurg Jehova, der sich ihrer zu bedienen gedachte als eine bewaffnete und esoterische Miliz. Die Templer entdeckten, dass die jüdische Kabbala nicht jüdisch, sondern arisch-hyperboreisch ist, verfälscht und verzerrt wurde, um in schwarzmagischen Zeremonien sowie in der Erzeugung von Golems gebraucht zu werden. vor der Unmöglichkeit, eine allgemeine Änderung des unsichtbaren Ordens einzuführen, ziehen die Templer ihre eigene Zerstörung vor. Und sie verteidigen sich nicht. Aber ihre höchsten, hyperboreisierten Führer verschwinden in den polaren Zufluchtsstätten der weißen Götter. Dadurch gewinnen sie in der Niederlage. Eine größere Kenntnis dieser Tatsache erhielt ich durch die Veröffentlichung des Buches »Das Goldene Band«, in welchem ich ein umfangreiches Kapitel dem Templerorden gewidmet habe. Es war in Portugal, wo die Juden genaue Kenntnis des Vorhandenseins der neuen Welt erhielten. Im Nationalarchiv des Tesouraria, also des Schatzamtes in Lissabon, wo der König seine Geheimdokumente verwahrte, gelang es Kolumbus, sich die geografischen Karten des westlichen Kontinents anzueignen. Seine maranischen Artgenossen werden ihm den Weg erschlossen und den Zutritt erleichtert haben. Außerdem hatte Kolumbus die Tochter eines Nachfahren der Templer geheiratet. Wie wir sagten, sind die Juden der schwarze Schatten der weißen Götter. Sie erhielten Gewissheit darüber, dass der große Schatz, das große Geheimnis, dessen sie sich bis jetzt nie bemächtigen konnten, denn die Kabbala war nur der kleinste Teil davon, nach Amerika gebracht worden war. Deswegen richteten sie die wichtige, von Kolumbus nur begonnene Operation aus, genannt Entdeckung Amerikas. Zu glauben, dass die Juden Kolumbus nur zu dem Zweck finanziert haben, einen weit entfernten Platz zu finden, wo sie vor der Inquisition flüchten konnten, hieße, die wirklichen Ziele zu unterschätzen, für welche das Judentum kämpft.